is klaar. McFly Girls High. We'll be right back. Nation. We'll be right back. We'll be right back. Thank you.

Come in, bass rush. und wieder mal haben wir es geschafft. Das war der Sound von Lichtenfels AK Kid B. Heute live bei uns im Studio bei Welcome to the Club auf Sunshine Live. Die Playlist haben wir heute gleich ins Internet eingetragen während der Sendung. Ihr könnt also jetzt schon nachlesen, was Kid B alles gespielt hat. Und natürlich alles rund um unsere Playlist gibt's auf www.clubbingman.de. Dort gibt's auch die T-Shirts von Welcome to the Club und von Clubbingman. Außerdem natürlich die Playlist auch auf sunshine-live.de. Morgen Abend, Mittwoch, die große Schaumparty im Kinky Palace. Mit Lemon Pascal, mit dem Clubbingman und mit DJ Stewart auf dem Mainfloor. Und wo ich mich sonst so rumtreibe am Wochenende und die nächsten Wochen, könnt ihr nachlesen. Auch auf meiner Seite www.clubbingman.de. An der Technik war der Mirko. Ich bin der Clubbingman. Wir sind jetzt raus. Wir wünschen euch bei diesem unglaublichen Wetter eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns hoffentlich morgen Abend oder am Wochenende oder hören uns dann wieder nächsten Dienstag bei Welcome to the Club.